Tag über die Preise fürs Benzin. Sie würden ihr Geld am allerliebsten sparen, möchten aber gleichzeitig auch mit dem Auto fahren. Den Stress, den tu ich mir nicht an, ich fahre mit der Bahn. Dort hab ich immer Vorfahrt und darf auch besoffen fahren. Ich muss mich da nicht anstellen und ich hab einen Chauffeur und treffe auf jeder Fahrt einen netten Kontrolleur. Vor ihm sind alle gleich, ob Manager oder Friseur. Ich muss nicht im Stau stehen, niemand nimmt mir die Vorfahrt. Ich brauch auch keinen anrufen, das ist eh nicht meine Art. Wenn ich will, kann ich mit dem Rücken auch in Fahrtrichtung sitzen. Oder ich löse Sudoku, Rätsel oder lese ein Buch mit Witzen. Ich fahre mit der Straßenbahn, egal wohin ich muss. Manchmal fahre ich aber auch mit dem Linienbus. Der ÖPNV, der bietet so viele Möglichkeiten. Man muss, wenn man möchte, einfach nirgendwo hinschreiten. Am liebsten würde ich als Bahnfahrer arbeiten. Werkstatt noch zum Mr. Bosch. Und die Natur, die dankt es mir vom Vogel bis zum Frosch. Ich produziere weder Abrieb noch Feinstaub noch Abgas. Naja, Abgas vielleicht schon, aber nicht in dem Ausmaß. Ich bin kein Umweltsünder, denn ich fahre mit der Bahn. Sie nimmt mich jeden Morgen mit und fährt mein und liegt mal ne Gleisstörung vor und es geht erstmal gar nichts mehr. Dann steig ich eben um auf den Schienenersatzverkehr. Kann ich auch mit leben, fällt mir gar nicht schwer wie Wallerbahn.